Der erste Akt im sensationellen Fall um die entführten Artisten und um den unglaublichsten Diebstahlsplan, den die Kriminalgeschichte kennt, begann am 25. August 1904 mit einem Besuch in einem Athener Varieté. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen genannt, die Denkmaschine, der große Wissenschaftler und womöglich noch größere Kriminologe, hatte erstaunlicherweise Geschmack an derartigen Unterhaltungen gefunden, seit er auf seine bekannt geniale Art die Mordserie im Zirkus Barnum und Bailey aufgeklärt hatte. So kam es, dass wir gleich nach unserem Eintreffen in der griechischen Hauptstadt uns in das große Varieté-Theater am Syntagma-Platz begaben, das, wie so viele ähnliche Etablissements in anderen Städten, den Namen Tivoli führte. Habe ich Ihnen zu viel versprochen, Damen und Herren? Ein Spiel mit dem Tode, atemberaubend und nervenzerfetzend. Diavolo, die menschliche Kanonenkugel. Und nun sollte Ihnen Miss Annie Oakley, weltberühmte Kunstschützin aus Amerika, ihr unnachahmliches Können unter Beweis stellen. Zu unserem größten Bedauern, Damen und Herren, muss diese Nummer heute Abend ausfallen, aus technischen Gründen. Als vollgültigen Ersatz präsentieren wir Ihnen den Liebling der Athener, Mikis Dionidis mit seiner Bouzouki-Gitarre. Denn mal, lieber Held? Ah, diese Töne. Wie ein Rasiermesser durch Mark und Bein und Eingeweide. Wissen Sie, Professor, die Griechen sind ja ungeheuer sympathische Leute, gastfreundlich, antik und was weiß ich noch alles. Aber manchmal denke ich, sie haben Hornhaut auf ihren Trommelfellen. Unter uns, mein lieber Hedge, auch meinen Vorstellungen von Harmonie und Wohlklang entspricht dieser Art von Musik nur in höchst geringem Maße. Lassen Sie uns gehen. Ja, gestatten Sie. Schade, dass Annie Oakley heute nicht auftritt. Ich hätte sie gern wiedergesehen. Oh, Verzeihung. Hat mir sehr imponiert damals im Zirkus Barnum und Bailey. Wann waren das? Vor 2 Jahren? Vor genau einem und einem Dreivierteljahr, mein lieber Hedge. Sie müssen es ja wissen. Entschuldigen Sie. Beim Fluchtversuch des Mörders, erinnern Sie sich? Da war Annie Oakley der einzige Mensch, der die Nerven behalten hat. Der einzige? Na, außer Ihnen natürlich, Professor. Und das möchte ich mir herausgebeten haben. Technische Gründe. Technische Gründe, was soll das heißen? Ach, das sagen Sie doch immer, wenn irgendetwas nicht klappt. Vielleicht ist Annie krank oder sie hat Probleme mit ihrer Flinte. Meine Herren. Ja? Bitte einen Augenblick, meine Herren. Ja, bitte. Als wir die Tür zum Foyer erreichten, hielt uns ein Würdenträger auf, den ich wegen seiner prachtvollen Uniform mindestens für einen Admiral hielt. Aber es war nur der Platzanweiser. Einer der Herren ist Professor van Dusen? Ich wüsste zwar nicht, was Sie das anginge, aber ich will es nicht leugnen. Ich bin Professor van Dusen. Doktor, Doktor, Doktor. Aber Hedge, pardon, domestique. Was gibt es, mein Guter? Würden Sie mir bitte folgen? Kyrios Papadakis wünscht Sie zu sprechen. Was Sie nicht sagen. Und wer ist Kyrios Papadakis? Das wissen Sie nicht. Kyrios Papadakis ist der Direktor dieses Hauses. Aha. Wenn Ihr Direktor mich zu sprechen wünscht, steht es ihm frei, sich gelegentlich bei mir melden zu lassen. Im Grand Hotel d'Angleterre. Kommen Sie, Hedge. Es ist sehr wichtig, lässt Kyrios Papadakis Ihnen sagen. Es geht um Kriminologie. Genau, Herr Professor, das war's. Ach, entschuldigen Sie. Mein lieber Admiral, machen Sie sich nichts draus. Auch ich habe manchmal Schwierigkeiten mit diesem interessanten Wort. Kriminologie und Varieté? In diesem Falle... gehen Sie voran, mein Guter. Führen Sie uns zu Kyrios Papadakis. Sehr gern. Dieser, ein rundlicher Herr mit schwarzem Schnauzbart und nervösem Charakter, erwartete uns schon in der Tür seines Büros, voller Ungeduld. Ah, Professor, endlich. Treten Sie ein, treten Sie ein. Nehmen Sie Platz. Sie auch, Mr. Hedge. Mr. Hedge, natürlich. Freund und Helfer des Professors. Wer sonst? Gehen Sie wieder an Ihre Arbeit, Basilides. Sehr wohl, Herr Direktor. Und schließen Sie die Tür. Bitte, Herr Direktor. So. Eine Erfrischung, meine Herren. Zigarre. Ein Glas Wein, Whisky Soda. Alle Amerikaner trinken Whisky Soda. Ja, gute Idee. Danke, Herr Papadakis. Kein Whisky, kein Wein, keine Zigarre. Also gegen einen kleinen Whisky hätte ich nichts. Das gilt doch für Sie, Hedge. Ja, wie Sie wünschen. Kommen wir zur Sache, Herr Papadakis. Wo drückt Sie der kriminologische Schuh? Der kriminologische Schuh. Schön gesagt, Professor. Sehr schön gesagt. Gewiss, aber zur Sache, bitte. Ja, natürlich. Also, Miss Oakley. Ja. Sie kennen Miss Oakley? Ja, wir kennen Sie, Herr Papadakis. Ja, sehr gut sogar. Ende 1902 haben wir Sie getroffen, drüben in New York. Halten Sie uns nicht auf, Hedge. Ja. Was ist mit Miss Oakley? Sie ist entführt worden. Entführt? Entführt. Heute Abend, hier in diesem Hause. Und da ich Sie im Publikum erspäht habe, Professor, wer kennt ihn nicht, den genialen Professor von Dosen? Ganz recht, wer kennt ihn nicht? Den schickt mir der Himmel, dachte ich. Wenn einer diesen rätselhaften Fall lösen kann, dann ist es Professor von Dosen, der große Detektiv. Ja, bitte einen Augenblick, Herr Papadakis. Zunächst einmal, ich bin Kriminologe, Amateurkriminologe, nicht Detektiv. Auf diese prinzipiellen Unterscheidung muss ich bestehen. Aber natürlich, Professor, wie Sie wollen und was Sie wollen, Kriminologe, Detektiv, Amateur, ganz egal, wenn Sie mir nur helfen. Des Weiteren, Herr Papadakis, muss ich Sie darauf hinweisen, dass mein kriminologisches Interesse niemals alltäglichen Problemen ohne den Reiz des Außergewöhnlichen gelten kann. So sehr ich Miss Oakley schätze, falls sie wirklich entführt wurde, kann ich Ihnen nur raten, sich an die hiesige Kriminalpolizei zu wenden. Die Polizei. Ach Gott, Professor, unsere Polizei. Unfähig, absolut unfähig. Die hat doch schon bei den anderen Entführungen total versagt. Andere Entführungen? Aber ja doch, Professor. 3 Stück. Nein, 4 mit Miss Oakley. 4 Entführungen in 3 Wochen. Das würde ich nicht gerade einen Feld-, Wald- und Wiesenfall nennen. 4 Entführungen? Die Angelegenheit beginnt mich zu interessieren, Herr Papadakis. Wer ist entführt worden? Artisten, Professor. Alles Artisten aus meinem Theater. Interessant. Und um welche Artisten handelt es sich, Herr Papadakis? Ja, also da wären Miss Annie Oakley. Ja, das wissen wir doch, Herr Papadakis. Ja. Ich meine die übrigen Artisten, die übrigen 3 Artisten, die vor Miss Oakley verschwunden sind. Natürlich, Professor, natürlich. Warten Sie. Vor einer Woche, das war Fatima, die Blume des Orients, Bauch- und Schönheitstanz. Hochinteressante Nummer, Professor. Ja. Und vor Fatima? Merlini, der Kraftmensch auf dem Hochseil, vor 2 Wochen. Und davor Elastico, der sensationelle Kautschukmensch. Und alle auf die gleiche Art, Professor. Ein Mann mit schwarzem Vollbart, Hut in die Stirn gezogen, Kragen hochgeschlagen, ist aus dem Nichts aufgetaucht, in die Garderoben gegangen, mit den Betreffenden rausgekommen, mit ihnen durch den Bühneneingang spaziert, einfach so. Und weg waren sie. Weg und verschwunden. Spurlos. So. Sitzt denn an Ihrem Bühneneingang kein Pförtner, Herr Papadakis? Aber Professor, was denken Sie von uns? Wir sind ein internationales Haus, ein Haus von Weltrang. Selbstverständlich haben wir einen Bühnenportier. Und Ihr Portier hat nicht eingegriffen, Herr Papadakis? Nicht beim 2. beim 3. Mal und auch heute Abend nicht? Er sagt, er konnte nicht. Er sagt... Wenn Sie gestatten, Herr Papadakis, möchte ich mit eigenen Ohren hören, was Ihr Portier vorzubringen hat. Bekanntlich lege ich bei meiner kriminologischen Tätigkeit stets besonderen Wert darauf, mir persönlich ein Bild des Tathergangs zu machen. Lobenswert, Professor. Ausgesprochen lobenswert. Also, Herr Papadakis. Also was, Professor? Nun bringen Sie mich schon zum Portier. Portier? Ah ja, natürlich, Portier. Kommen Sie, Professor, kommen Sie. Sie auch, Mr. Hedge, Herr Papadakis. Hutchinson Hedge. Hedge, aber ja doch. Kommen Sie. Kommen Sie. Der Portier saß in seiner Loge und war damit beschäftigt, sich des Öfteren aus einer großen Flasche Uso zu stärken. Er wirkte noch ziemlich verdattert, aber was er zu berichten hatte, war klar und bestätigte, was Papadakis uns eben erzählt hatte. Einen dichten schwarzen Bart hatte er. Sonst war nicht viel von ihm zu sehen, nur die Augen. Herrgott, die Augen. Was war mit den Augen? Böse Augen, Kyrie. Unheimlich, teuflisch. Sie gingen mir durch und durch. Ich saß da wie erstarrt und konnte kein Glied rühren. Es war ganz genau wie vorher. Wie bei Elastico, Fatima und Merlini. Und wie diese drei Herrschaften ist doch Miss Oakley dem unheimlichen Schwarzbart scheinbar freiwillig gefolgt. Oh nein, Kyrie, das war diesmal anders. Miss Oakley war ohnmächtig und der Mann hat sie getragen. Interessant. Und was geschah dann? Auf der Straße? Ja, das weiß ich nicht. Ich konnte ja den Kopf nicht drehen. Ich hörte, wie ein Automobil gestartet wurde. Aber ob Sie damit weggefahren sind? Das ist anzunehmen. Und Ihnen, wie ist es Ihnen weitergegangen? Mir? Ich habe eine Zeit lang da gesessen, eine halbe Stunde vielleicht, und dann ganz plötzlich, da war es vorbei. Ich konnte mich wieder bewegen und lief gleich... Zur Usoflasche. Oh nein, zum Herrn Direktor Meldung machen. Merkwürdige Geschichte, was, Professor? Unerklärlich, absolut unerklärlich. Finden Sie, Herr Papadakis, was Ihrem Portier widerfahren ist und den verschwundenen Artisten, das liegt doch klar auf der Hand. So klar, dass sogar Mr. Hedge weiß, worum es hier geht. Nicht wahr, mein lieber Hedge? Aber sicher, Professor. Ich sage nur ein Wort. Ja? Shakespeare. Shakespeare? Wieso Shakespeare? Mr. Hedge meint den berühmten Shakespeare-Fall, den es mir vor geraumer Zeit in New York aufzuklären gelang. Mit dem Problem Ihrer verschwundenen Artisten, Herr Papadakis, hat dieser Fall eines gemeinsam. Die Anwendung der Hypnose. Der Hypnose zu kriminellen Zwecken. Hypnose? Aber natürlich, das ist es. Sie sind hypnotisiert worden, alle. Nicht alle, Herr Papadakis. Miss Oakley wurde ganz offensichtlich nicht unter hypnotischem Einfluss entführt. Aber die anderen drei und der Portier. Hypnotisiert, ganz ohne Frage. Jawohl, der Herr Professor hat ganz recht. Ich bin hypnotisiert worden. Und ich weiß jetzt auch von wem. Was reden Sie da? Als der Herr Professor Hypnose gesagt hat, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich kenne den Mann mit dem schwarzen Bart. Was? Sie kennen ihn? Ich habe ihn vor langer Zeit mal gesehen. Er hat hier im Tivoli gearbeitet. Er hat Leute aus dem Publikum hypnotisiert. Auf der Bühne. Svengali. Ja, so hat er sich genannt. Svengali, der schwarze Magier. Nie gehört. Das war vor Ihrer Zeit, Herr Direktor. Vor 15 Jahren ungefähr. Und warum entführt mir dieser Svengali, falls es wirklich war, warum entführt er mir meine vier besten Artisten? Das, mein lieber Herr Papadakis, ist die Frage. Ein faszinierendes kleines Rätsel. Es interessiert mich. Ich werde darüber nachdenken, sobald meine anderweitigen Verpflichtungen mir Zeit lassen. Anderweitige Verpflichtungen hatten wir, weiß Gott, genug. Besuche, Empfänge, Besichtigungen und so weiter. Damals feierte man in Athen nämlich gerade den 75. Geburtstag des modernen Griechenland. Und für prominente ausländische Besucher gab es ein volles Programm. Der nächste Tag gehörte der antiken Kunst. Am Vormittag stiegen wir auf zur festlich geschmückten Akropolis. Am Nachmittag besuchten wir im Nationalmuseum die große Ausstellung Hellas, Wiege der abendländischen Kultur, mit wertvollen Leihgaben aus aller Welt. Da waren zum Beispiel der Laokoon und der sterbende Gallier aus Rom, die Nike von Samothrake aus Paris, Figuren vom Parthenon-Fries aus London. Und hier, Ladies and Gentlemen, Mesdames, Messieurs, Damen und Herren, Sie sehen hochberühmten Weinkrug. 5. Jahrhundert vor Christus, mit Malerei darstellend Abschied von Krieger Hektor. Die hat beschrieben, göttlicher Homer in unsterbliche nationale Epos Ilias. Trachten bitte exquisite Schönheit, tiefsinnige Tragik, in rotfigurige Technik. Gehen jetzt weiter, Ladies and Gentlemen, Mesdames, Messieurs, Damen und Herren. Wie Sie werden haben bemerkt, viele große Werke von hellenischer Kunst in unserer Ausstellung vorhanden, aber meist nur, wie sagt man, geliehen von anderen Nationen, die uns haben bestohlen. Leider, leider. Ein großes Werk von Kunst fehlt, Venus von Milo. Louvre in Paris, Puchande, hat nicht herausgegeben. Wir wissen warum. Was, Professor? Alte Geschichten, mein lieber Hedge. In dieser Raum, Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, Damen und Herren, nichts von bedeutender Wichtigkeit. An Wand große Gefäße aus Ton von Insel Kreta für Wein und Honig. Aber nun, Herrschaften, schweigen in Ehrfürchtigkeit. Der nächste Raum nur ein Stück. Aber herrlichste Werk von Kunst aus Hellas. In Mitte Sie sehen, Schild von großer Held Achilles. Stück von unschätzlichem Wert, was sich betrifft Geld und was sich betrifft Kunst. Bewundern Sie Bild hier, Bild da, Bild oben, Bild unten. Einmaliges Juwel von Goldschmiedekunst. Wie hat gesagt Homer über dieses Schild so schön? Gott Hephaistos. Er hat gemacht mit großer Hammer und Zange und gehaut auf gewaltige Amboss. Bumm, bumm. Bei Zeus und allen Olympiern. Schweige, böotische Zunge, die du hunzest, den Heeren Homeros. Mit Ihrer Erlaubnis, meine Herrschaften, werde ich Ihnen jene hochpoetischen Zeilen zu Gehör bringen, in welchen der blinde Barde die Bildung besingt des gewaltigen Schildes. Ilias, 18. Gesang. Vers 478 folgende. Aber das ist doch... Ganz recht, mein lieber Hedge. Professor Hugo Hinkeldey aus Berlin. Es war noch gar nicht so lange her, dass wir Professor Hinkeldey kennengelernt hatten. Vor 4 Wochen im Orient-Express. Und jetzt war er hier und deklamierte uns Homer vor. Lange. Und mit so viel Pathos, dass ein schwarzer Vollbart in den Grundfesten bebte, wie antike Götterspeise. Ambrosia genannt. Schließlich bildet der Gott des Ozeans reißende Wogen rings um den Rand des Schilds. Und so wird dieser vollendet, stark gehämmert und fest und von gigantischer Größe. Ich danke Ihnen. Gut gebrüllt, Löwe. Wenn Sie mir den Stilbruch verzeihen wollen, Herr Kollege, Shakespeare nach Homer. Was schauen meine ungläubigen Augen? Sieh, es erscheinet ein Gott, umflossen von strahlendem Glanz. Sie übertreiben, Herr Kollege, ein wenig. Professor Van Dusen, ist es Wahrheit? Ja. Sie, die Sie sich der Erforschung natürlicher Phänomene verschrieben und nicht der Historie oder den schönen Künsten, was führt Sie in diese geheiligten Hallen der Klassik? Auch der Naturwissenschaftler, Herr Kollege, ich möchte sagen, vor allem der Naturwissenschaftler fühlt sich der Geisteskultur in ihren bedeutendsten Ausprägungen verbunden. Wie sagt doch Homer, steht nicht am höchsten der Mann, der das Wesen der Dinge ergründet? Da sind Sie platt, was? Erstaunt, Mr. Hedge. Ich bin erstaunt. Und Sie, Herr Kollege, aus welchem Grunde halten Sie sich hier auf? Dienstlich, Herr Kollege, im Auftrag der Kaiserlichen Museen zu Berlin. Ich soll ein bisschen auf den Schild des Achilles aufpassen. Mm. Der gehört nämlich uns, wissen Sie. Was Sie nicht sagen. Unser großer Heinrich Schliemann hat ihn 1890 gefunden im Grabhügel des Achilles. Umspült von Skamanders wogenden Fluten, nahe der himmelanstrebenden Feste der Troer. Und dann hat er ihn nach Berlin gebracht, wie den Schatz des Priamos. Unter uns, Herr Kollege, Kunstwerke dieses Kalibers sind ja auch wohl bei uns besser aufgehoben als hier unter den dekadenten Nachfachen klassischer Größe. Jetzt sind wir Deutschen das Volk der Dichter und Denker. So sagt man. Na, ich weiß nicht, was Sie wollen, Professor Hinkeldey. Ihr kostbarer Schild wird doch ganz ordentlich bewacht. Fenster gibt es ja nicht. Und wenn ein böser Räuber durch die Tür kommt, hat er es mit den Muskelmännern da zu tun. Sie meinen die Myrmidonen voll Kraft mit martialischer Miene? Ja. Da muss ich Ihnen ausnahmsweise recht geben, Mr. Hedge. Beide machen einen durchaus kompetenten und recht abschreckenden Eindruck. Es handelt sich übrigens nicht um Angestellte des Museums. Nein? Beide wurden gemietet, als Gabe an den Staat gewissermaßen, vom reichsten Mann Griechenlands, von Themistokles Chrysodaktylos. Sie kennen Chrysodaktylos. Ja, natürlich kennen wir Chrysodaktylos. Große Schätze sind sein, er wühlt im gleißenden Golde. Der Mann ist mehrfacher Millionär, hat sich aus ganz kleinen Verhältnissen hochgearbeitet. Per aspera ad astra. Jedes zweite Schiff im Mittelmeer gehört ihm. Bester Herr Kollege, das wissen wir. Wirklich? Aber wissen Sie auch, dass Chrysodaktylos heute Abend eine festliche Soiree in seiner Villa gibt? Ganz exklusiv, nur für die Spitzen der Gesellschaft? Gewiss. Ich bin eingeladen. Ich auch. Er auch. Ach was? Ja. Nun, dann werden wir uns ja dort sehen, Herr Kollege. Und wiederum in die glückliche Gelegenheit versetzt sein, eines gebildeten Gespräches zu pflegen. Valete. Die Villa des berühmten Herrn Chrysodaktylos lag draußen vor der Stadt, an der Bucht von Phaliron, der sogenannten Attischen Riviera. Rauschendes Fest von stark nationalem Charakter. Rezina und Domestika flossen in Strömen. Und weil es keinen Tropfen Whisky gab, hätte ich mich notgedrungen ans kalte Buffet, das solche Köstlichkeiten aufzuweisen hatte, wie gefüllte saure Weinblätter, Joghurt mit Knoblauch oder einen rötlichen Brei aus Kräutern und Fischrogen. Kronprinz Konstantin und Kronprinzessin Sophie waren gekommen und sonst noch so diese und jener. Und Professor Hinkeldey glänzte vorerst durch Abwesenheit und auch unser Gastgeber erschien erst, als das Fest schon in vollem Gang war. Er sah übrigens genauso aus, wie ich mir einen griechischen Millionär immer vorgestellt hatte. Stämmig, kahlköpfig, mit Sonnenbrille, die er auch im Haus trug. Weiß Gott, mein teurer Professor van Dusen, wir sogenannten Reichen sind doch arm dann. Geschäfte, Geschäfte, keine Ruhe bei Tag und Nacht, nicht einmal an diesem festlichen Abend. Daran sollten Sie einmal denken, die vielen, die uns den hart erarbeiteten Wohlstand neiden, nicht wahr? Naja, aber Sie kennen das ja. Ach, wirklich? Ja, Sie sind doch auch ständig am Forschen und Denken mit Ihrer, strukturellen Atomtheorie. Theoretischen Atomstruktur. Atomare Strukturtheorie, Curious Chrysodaktylos. Ja, natürlich, natürlich. Ja, ja, hochinteressante Sache. Leider verstehe ich überhaupt nichts davon. Naja, aber dafür hat man ja seine Leute. Professor van Dusen. Ja? Gestatten Sie, dass ich Ihnen den Professor entführe, Curious Chrysodaktylos. Eine Sache von äußerster Dringlichkeit. Etwas Neues im Fall der verschwundenen Artisten, mein lieber Papadakis? Papadakis? Zu Dienen, Curie. Papadakis, Direktor des Tivoli. Aha, und ich habe Sie eingeladen? Erstaunlich. Ja, Professor van Dusen, es hat mich sehr gefreut. Gerade eben ein Telefonanruf meines Inspizienten. Wieder jemand entführt. Das ist ja wie die grassierende Schwindsucht. Hey, um wen handelt es sich dieses Mal? Diavolo, Professor. Diavolo, die menschliche Kanonenkugel. Verschwunden. Mit seiner ganzen Ausrüstung. Druckluftkanone, Schutzkleidung und so weiter. Mit seiner Ausrüstung? Diese Tatsache eröffnet der logischen Synthese gewisse neue Möglichkeiten. Glauben Sie, Professor? Ja, und... Miss Oakley ist wieder da. Was sagen Sie? Hip, hip, hurra für Annie Oakley und die guten alten Vereinigten Staaten. Sie freuen sich zu früh, Mr. Hedge. So. Miss Oakley ist tot. Tot? Was? Oder doch so gut wie. Man hat sie schwer verletzt vor dem Tivoli gefunden. Anscheinend hat der geheimnisvolle Schwarzbart, Svengali oder wie immer er heißt, sie mitgebracht und liegen lassen. Wo ist sie jetzt? Im Hospital der Universität. Ein Messerstich, sagt mir mein Inspizient. Sie macht's nicht mehr lange. Ein Jammer. Herr Papadakis, beschaffen Sie uns eine Droschke. Sofort, Professor. Sie kommen mit, Hedge. Ins Hospital nehme ich an. Ausgezeichnet. Sie haben, wie sagt man, den Nagel auf den Kopf getroffen. Seht die wackeren Helden geschmückt beim frohen Gelage. Ah, Professor Van Dusen. Sie kommen spät, Herr Kollege. Ich wurde aufgehalten. Und Sie, Herr Kollege, wollen uns bereits verlassen? Ich muss, Herr Kollege. Ein hochinteressanter Kriminalfall. Oh, wie Sie als Akademiker immer wieder in die kulturlosen Niederungen der Kriminalität absteigen können. Noch dazu mit Eifer und Freude. Das, Herr Kollege, werde ich nie verstehen. Nun, suum cuique. Eine gute halbe Stunde später standen wir am Sterbebett von Miss Annie Oakley, der großen amerikanischen Kunstschützin. Ungeeignet. Ich war ungeeignet. Ungeeignet? Wozu, Miss Oakley? Hypnose. Nicht geeignet für Hypnose. Er konnte mich nicht brauchen. Wer? Miss Oakley. Da, das Messer. Ganz ruhig. Ich wusste zu viel. Was? Miss Oakley. Was wissen Sie? Er gehört. Gehört Griechenland, sagt er. Wer, Miss Oakley? Wer gehört Griechenland? Dann aber schleppte Hephaistos an den gehörigen Platz einen mächtigen Amboss und fasste mit der rechten den riesigen Hammer auf. Und links eine Zange. Nicht wahr, Miss Oakley? Morgen holen Sie ihn um Mitternacht. Er will es. Wer, Miss Oakley? Wer ist es? Er. Der Meister. Seinen Namen. Sagen Sie uns seinen Namen. Sie ist tot. Erstaunlich, dass sie mit dieser schweren Verletzung uns noch so viel sagen konnte. So viel? Na, ich weiß nicht, Professor. Was hat sie denn gesagt? Fast alles, mein lieber Hedge. Ach, Papadakis? Ja, Professor. Haben Sie sich in der Zwischenzeit um Svengali, den schwarzen Magier, gekümmert? Svengali? Ach so, hab ich, Professor, hab ich. 1890 ist er im Tivoli aufgetreten. 2 Monate. Und dann ist er verschwunden. Spurlos verschwunden. Ja, das scheint die Spezialität dieses Herrn zu sein. Bücher? Bücher? Naja, Geschäftsbücher, Gehaltslisten. Ach so, gibt's nicht mehr. Ja, und seitdem hat niemand in der Branche noch was von ihm gehört. Bis vor kurzem. Was? Ja, richtig. Bis vor kurzem. Jetzt brauchte Professor Van Dusen zweierlei. Einen konzentrationsfördernden Spaziergang und einen geduldigen Zuhörer. Deshalb wandelten wir beide kurze Zeit später die hell erleuchtete Solonstraße entlang, Richtung Norden. Wer wurde entführt? Das, mein lieber Hedge, ist ganz offensichtlich die Schlüsselfrage. Wer? Ja, das wissen wir doch. Dieser Merlini oder? Ja, ist die Avolo. Mein lieber Hedge, Sie haben mich wie so oft missverstanden. Ich meine nicht die Personen, sondern ihre Funktionen. Funktion? Funktion. Fähigkeit. Spezifische Leistungen. Verstehe ich nicht. Irre ich mich oder sind Sie heute besonders schwer vom Begriff, Hedge? Naja. Was taten die entführten Personen? Im Varieté meinen Sie beruflich? Natürlich im Varieté. Also? Ja, einer war, glaube ich, Kraftmensch und Seiltänzer. Mhm. Dann war doch noch ein Gummimann, so einer, der seine Knochen zusammenfalten kann. Eine orientalische Bauchtänzerin. Und schließlich ein vergnügungssüchtiger Typ, der sich aus einer Kanone schießen lässt. Letzterer quasi als Ersatz für Miss Oakley. Und die war? Kunstschütze. Arme kleine Annie. Gewiss. Vier Artisten mit sehr verschiedenartigen Fähigkeiten werden entführt. Aus welchem Grunde? Ja, vielleicht sollten sie irgendetwas tun, ein Ding drehen. Das versteht sich von selbst, mein lieber Hedge. Und was für ein, wie sagten Sie, Ding sollen Sie drehen? Wenn ich das wüsste. Sie wissen es also nicht? Sie etwa, Professor? Denken Sie an das unvollständige Homer-Zitat, das Miss Oakley uns gerade noch mitteilen konnte. Dann aber schleppte Hephaistos an den gehörigen Platz einen mächtigen Amboss und fasste mit der rechten den riesigen Hammer und links eine Zange. Emsig schuf er zunächst den Schild. Ein Schild? Etwa der Schild des Achilles? Welcher denn sonst? Ah, wir sind da, Hedge. Da? Wo? Na, machen Sie doch die Augen auf. Wir stehen vor dem Nationalmuseum. Naja, aber jetzt ist es 2 Uhr nachts. Das Museum ist geschlossen. Wie Sie selbst zu dieser nächtlichen Stunde erkennen können, mein lieber Hedge, ist das Gebäude auf 3 Seiten von freien Flächen umgeben. Rasen, ein großer Platz. Aber die 4. Seite... Was ist auf der 4. Seite? Eine Straße. Eine Straße, ganz recht. Eine breite Straße. Wie heißt sie? Sehen Sie auf das Schild da hinten? Ja. Moment, Professor. Bitte. Ja. Wer ist das? Hm? Epak. Ach, ich kann diese griechischen Buchstaben so schwer entziffern. Epakles. Heraklesstraße, Professor. Heraklesstraße. Und auf der anderen Seite der Heraklesstraße, dem Museum gegenüber, etwa 120 Meter von ihm entfernt, da stehen Wohnhäuser. Sehr interessant. Sehr interessant und aufschlussreich. Die Wände des Museums. Ja, die Wände des Museums glatt. Kaum zu ersteigen. Überhaupt nicht, würde ich sagen. Da kommt auch kein Klettermax so hoch. Nun gut, beenden wir die externe Inspektion und lassen wir ihr am morgigen Tag eine interne folgen. Was bedeutet? Das bedeutet, mein lieber Hedge, dass wir uns morgen Vormittag ein 2. Mal ins Nationalmuseum begeben werden. Ah. Das taten wir denn auch. Und der Professor sah sich dabei vor allem im 4. Stock um, wo unter anderen Kostbarkeiten der Schild des Achilles ausgestellt war. 2 aufmerksame Wächter. Kein Fenster. Indirekte elektrische Beleuchtung. Also ich verstehe nicht, warum Sie sich ausgerechnet um den Schild Sorge machen. Nicht einmal Professor Hinkel. Mein lieber Hedge, wer ist schon Professor Hinkel da? Ich meine, kriminologisch betrachtet. Moment mal, nur eine Tür und... Die führt wohin? Ja, aber Professor, das wissen wir doch. In einen Nebenraum. Da gibt's weiter nichts als diese großen Tontöpfe. Das Kreta, glaube ich. Tongefäße und... ein Fenster. Und unter dem Fenster liegt... die Heraklesstraße. Wie ich es mir gedacht hatte. Ja, und hochklettern kann keiner. Und vom Haus da drüben, gut 120 Meter weit springen, ist ja wohl auch nicht drin. Sind Sie da ganz sicher? Ja, es ist... Nun, wie dem auch sei. Eine Tatsache lässt sich mit absoluter Sicherheit behaupten. Heute Nacht wird man versuchen, den Schild des Achilles zu entwenden. Und zwar auf eine höchst raffinierte Art und Weise. Hm. Wenn ich jetzt frage, wie kommen Sie auf den Schild und auf heute Nacht, dann werden Sie natürlich antworten, mein lieber Hedge, denken Sie an die letzten Worte der armen Annie Oakley, oder? Sehr gut, mein lieber Hedge. Heute zeigen Sie eine überraschende Auffassungsgabe. Ja. Und wer wird sich den Schild oder den Nagel reißen, der Hypnotiseur? Zweifellos. Dann verstehe ich aber eins nicht. Warum marschiert der Kerl nicht einfach hier rein, hypnotisiert die beiden Wächter, klemmt sich den Schild unter den Arm und verschwindet? Wozu eine raffinierte Methode? Aus einem sehr einfachen Grund, mein lieber Hedge. Der Hypnotiseur, geben wir ihm doch den Namen, den er sich vor Jahren selbst zugelegt hat. Svengali. Also, Svengali weiß sehr wohl, dass sich bei weitem nicht jeder Mensch hypnotisieren lässt. Sie, Annie Oakley. Ja, so ist es. Nun hätte Svengali es hier im Museum ja nicht nur mit den beiden Spezialwächtern nebenan zu tun, sondern auch mit der Menge Wachpersonal am Tor, im Foyer, auf den Treppenabsitzen, insgesamt mit 20, 25 Mann. Dass er die alle hypnotisieren kann, ist höchst unwahrscheinlich. Um also sicher zu gehen, hat er einen außergewöhnlichen Modus operandi entwickelt. Einen Modus operandi, der auf den unterschiedlichen Talenten von vier Artisten beruht. Ich kenne seinen Plan. In allen Einzelheiten. Ich kenne den Täter. Ich kenne sein Motiv. Warum sagen Sie nichts, Hedge? Sind Sie nicht überrascht? Kein bisschen. Das ist ja wohl das Mindeste, was man von Professor Dr. Augustus van Dusen verlangen kann. So. Ja. Also wie gesagt, ich weiß alles. Aber was ich weiß, ist vorerst lediglich Spekulation oder besser ausgedrückt Hypothese. Den eindeutigen Beweis gilt es noch beizubringen. Und wie wollen Sie das machen, Professor? Wir werden das machen, mein lieber Herr. Was halten Sie davon, heute Nacht als uniformierter Myrmidone aufzutreten, wie Professor Hinkeldey sagt? Vergessen Sie nicht Ihre elektrische Handlampe und auch ein kleines Lärminstrument, eine Trillerpfeife oder dergleichen. Man dürfte von Nutzen sein. Am Nachmittag entwickelte Van Dusen eine geradezu hektische Aktivität. Er konferierte mit dem Museumsdirektor, mit dem Chef der Athener Polizei. Und das Resultat war, dass der Schild des Achilles nachts von zwei neuen Wächtern geschützt wurde, von zwei Amateurwächtern namens Professor Van Dusen und Hutchinson Hedge. Alles war still. Eine Lampe brannte. Die Tür zum Nebenraum war angelehnt. Zu lang war, fühlte sich in seiner Würde beeinträchtigt. Ja, und mir war ein bisschen unheimlich, weil ich nicht wusste, was da kommen würde. Es schlug Mitternacht. seit heute Nachmittag versteckt gehalten. Seine Augen. Sehen Sie seine Augen? Stumpf und tot. Kein Zweifel. Er befindet sich im kataleptischen, vielleicht auch schon im somnambulen Zustand. Er geht zum Fenster. Er macht es weit auf. Und jetzt? Was tut er jetzt? Er entzündet ein Streichholz. Das verabredete Zeichen. Hedge, gleich werden Sie einen heftigen Schreck bekommen. Nehmen Sie sich zusammen. Kein lautes Wort. Professor! Psst, Hedge. Professor, da ist gerade einer von draußen durchs Fenster gesprungen. Sagen Sie besser, er hat sich durchs Fenster schießen lassen. Diavolo, die menschliche Kanonenkugel. Ah, vom Haus drüben, über der Straße. Ja, ja, sehr richtig. Ah, da ist das Seil um seinen Leib geknotet. Er bindet es los. Er befestigt es am Boden, an einem eingelassenen Podest. Ist er auch hypnotisiert? Na, selbstverständlich. Genau wie unsere nächsten Besucher. Noch welche? Aber Hedge, haben Sie denn immer noch nicht begriffen? Auf dem Seil, das Diavolo über die Straße gespannt hat, wandert jetzt Merlini zu uns herüber, der Kraftmensch auf dem Hochseil. Da. Da kommt er schon. Und auf seinem Buckel. Kneifen Sie mich, Professor. Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Auf seinem Buckel trägt er eine junge Dame und die hat ja fast gar nichts an. Hedge, bitte. Das ist Fatima, die Blume des Orients. Weg von der Tür, Hedge, zurück zum Schild. Gleich kommt unser Auftritt. Sehr fesseln, dass sie für nichts anderes mehr Augen und Ohren haben. Der Tänzerin in den Nebenraum folgen und dort von Merlini, Diavolo und Elastico unschädlich gemacht werden können. Darauf wird Kraftmensch Merlini mit dem Schild des Achilles über das Seil. Hedge! Hedge! Hedge! Haben Sie was gesagt, Professor? Bleiben Sie stehen, Hedge! Kommen Sie zurück! Sie reagieren genauso, wie der Drahtzieher es vorgesehen hat. Oh, es wird Zeit, dass wir dem Spiel ein Ende machen. Erwachen Sie, Fatima. Lösen Sie sich aus der hypnotischen Trance. Sie sind wach. Sie sind bei Bewusstsein. Sie sind nicht mehr willenlos. Oh, Professor, was machen Sie denn? Sie sind ein Spielverderber. Lassen Sie mich durch, Hedge. Wo bin ich? Und auch Sie, meine Herren. Wachen Sie auf! Sie sind wieder frei! Keinem fremden Willen mehr unterworfen! Was ist? Wer sind Sie? Was ist passiert? Die aus ihrer Trance erwachten Artisten waren völlig durcheinander. Der Professor gab ihnen eine kurze Erklärung, und als sie hörten, dass sie als unfreiwillige Helfershelfer zu einem Verbrechen missbraucht werden sollten, schlug ihre Verwirrung um in Ärger und Wut. Hypnotisiert? Wer? Wo steckt der Kerl? Wenn ich ihn kriege, drehe ich ihm den Hals um. Wer, Professor? Wer ist es? Das wissen Sie nicht? Nein. Ich weiß nur noch, dass ich in meiner Garderobe im Tivoli saß. Es klopfte. Ich rief herein. Und dann? Nichts mehr. Alles dunkel. Bei mir genauso. Bei mir auch. Der Mann, der Ihre Fähigkeiten auf so verbrecherische Weise ausgenutzt hat, befindet sich ganz in der Nähe. Was? Wo? Wer ist das? Wo ist der? Im Haus auf der anderen Seite der Straße, in dem Zimmer, das diesem Fenster direkt gegenüber liegt. Die Lampe hier ist zum Glück nur schwach. Er kann also nicht beobachtet haben, was sich soeben in diesem Raum abgespielt hat. Er wartet. Ja, er wartet darauf, dass Merlini auf dem Seil zu ihm zurückkommt. Mit dem Schild. Da kann er lange warten. Besser nicht, denn wenn er zu lange warten muss, wird er Verdacht schöpfen und das Weite suchen. Das müssen wir verhindern. Klar, aber wie? Fatima, Elastico Diavolo, Sie bleiben hier. Was Sie betrifft, Merlini, sind Sie so stark, dass Sie zwei Menschen über das Seil tragen können? Ja, Professor, Sie wollen doch nicht... Darauf an, was für Menschen? Ich meine mich und meinen Freund Mr. Hedge. Ja, um Gottes Willen, Professor! Wissen Sie, Hedge. So ein kleiner Fisch wie Sie, Professor, der ist kein Problem. Aber Ihr Freund sieht aus, als ob er ein ganz anständiges Gewicht hat. Sehen Sie? Na ja, das werden wir schon schaffen. Kommen Sie, meine Herren. Einer rechts unter den Arm... Einer links. Nein, nicht mit mir. Auf einer dünnen Schnur, gut 30 Meter hoch in der Luft, bei rabenschwarzer Finsternis, ohne Netz. Das ist ja schlimmer als was unter Sie bot in St. Petersburg. Jetzt reißen Sie sich zusammen. Am anderen Ende lauert ein hypnotischer Mörder. Kommt nicht in Frage, Professor, ohne mich. Mein lieber Hedge, jedes Mal, wenn im Verlauf unserer kriminologischen Aktivitäten die Benutzung eines etwas ungewöhnlichen Transportmittels bevorsteht, stellen Sie sich an, als wäre Ihnen Gott weiß, was Sie bedeutet. Ein harmloser kleiner Spaziergast. An starker Hand auf einem soliden Seil. Was ist denn da? Haben Sie denn gar keinen Sport? Nein. Na ja, wenn der Herr nicht will. Aber natürlich will der Herr. Und hier, bitte. So, und auf geht's. Hals- und Beinbruch. Von unserer todesmutigen Überquerung der Heraklesstraße kann ich Ihnen leider gar nichts erzählen. Weil ich nichts zu erzählen habe. Gleich zu Anfang kniff ich die Augen zu und machte sie erst wieder auf, als Merlini den Professor und mich absetzte. In einem Zimmer, neben Diavolos Druckluftkanone. Im Hintergrund saß ein Mann in einem Sessel. Ein Mann mit schwarzem Vollbart und mit stechenden Augen. Als er sah, was Merlini ihm mitgebracht hatte, sprang er auf. Was bedeutet das? Wo ist der Schild? Warum führen Sie meine Befehle nicht aus, Merlini? Was sehe ich? Professor Van Dusen? In höchst eigener Person. Das ist also Ihr Werk. Aber auf diese Weise können Sie mich nicht aufhalten. Bleibt stehen, alle drei. Ihr seid willenlos. Ihr seid starr und steif. Ihr könnt euch nicht bewegen. Kein Glied könnt ihr rühren, wenn ich es nicht will. Nun, an Merlini haben Sie Ihre Kunst bereits mehrmals erprobt. Und den armen Hedge in Trance zu versetzen, dürfte ein Kinderspiel sein. Aber Sie glauben doch nicht, dass ein Professor Dr. Augustus van Dusen sich so mir nichts, dir nichts hypnotisieren lässt. Bleiben Sie stehen, Professor. Bleiben Sie stehen. Aber... Der Professor blieb nicht stehen. Er ging auf den Mann zu. Ich sah genau, was vorging. Auch wenn ich mich wie Merlini nicht rühren konnte. Er ging auf ihn zu, schaltete meine Handlampe ein und zog kräftig an seinem schwarzen Vollbart. Der Bart ging ab und dahinter erschien ein wohlbekanntes Gesicht. Themistokles Chrysodactylus. Wer sonst? Sie wussten? Natürlich wusste ich. Ihre dunkle Brille, hinter der sich die Augen des Hypnotiseurs verbargen, Ihr Motiv... Mein Motiv kennen Sie auch? Sie sind Grieche. Und Sie sind, wie allgemein bekannt, Patriot. Sie leiden darunter, dass Ihrem Volk so viele große Kunstwerke geraubt wurden und sich nun in ausländischen Museen befinden. Ja. Das Bedeutendste dieser Kunstwerke, der Schild des Achilles, ist zurzeit als Leihgabe in Athen ausgestellt. Sie wollten dafür sorgen, dass die Reliquie des größten aller hellenischen Helden für immer in Hellas verbleibt. Ein durchaus ehrenwertes Motiv. Und die Methode, die Sie sich ausgedacht haben, Kompliment. Ausgefallen, anregend, originell, wenn auch möglicherweise ein wenig zu kompliziert. Warum haben Sie sich eingemischt, Professor? Aus prinzipiellen kriminologischen Erwägungen. Und vor allem... Weil Sie Miss Oakley getötet haben. Mein Gott, Miss Oakley erwies sich als unbrauchbar für meine Zwecke. Und was spielt ein Menschenleben schon für eine Rolle, wenn es gilt, ein großes Ziel zu erreichen? In diesem Punkt, mein lieber Chrysodactylus, muss ich Ihnen auf das Entschiedenste widersprechen. Ein Signal für die Polizei, nehme ich an. Ganz recht. Das Haus ist umstellt. Sie können nicht entkommen. Ich fürchte, Sie haben mich geschlagen, Professor. Das denke ich auch. Wir haben noch ein wenig Zeit. Lassen Sie uns doch über Ihren in kriminologischer Hinsicht so überaus interessanten Plan plaudern. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Artisten zu benutzen? Sie wissen, Professor, dass ich selbst einmal Artist war. Vor langer, langer Zeit. Chrysodaktylos machte reinen Tisch. Er erzählte von seiner Jugend in den Slums von Smyrna, von seinem kurzen Auftritt als Svengali der schwarze Magier und davon, wie er es durch Geschick und Skrupellosigkeit zum Multimillionär gebracht hatte. Er berichtete, wie er die Artisten entführt und wie er ihnen vor wenigen Minuten ihre letzten hypnotischen Befehle gegeben hatte. Der Professor hörte interessiert zu, obwohl ihm das meiste bereits bekannt war. Nach einer Weile stand er auf. Da sind Sie, die Heerscharen des Gesetzes. Gehen wir Ihnen entgegen. Kommen Sie, Hedge. Hedge! Natürlich, Sie stehen ja noch unter Hypnose. Gut machen Sie sich als Garderobenständer. Stumm und dekorativ. Man sollte Ihnen... Aber das... Nein, das wäre zu hart. Den eigentlichen Schlusspunkt hinter die Geschichte setzte Professor Hinkeldey, als er uns ein paar Tage später zum Bahnhof brachte. Voller Dankbarkeit, weil Van Dusen seinen Schild gerettet hatte. Wie sagt Homer, Herr Kollege? Andromo enne be Musa. Nenne mir Muse den Mann in Vielgewandten, der lange reiste umher, nachdem wir das heilige Troja verlassen. Zum Schnellzug nach Sofia, über Larissa und Saloniki. Einsteigen und Türen schließen. Leben Sie wohl, Herr Kollege. Sie listen, reicher und Odysseus. Zoom, quick, Herr Kollege. Leben auch Sie wohl. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wenn ich es mir so recht überlege... Professor Hinkeldey hat recht. Inwiefern, mein lieber Hedge? Ihre Abenteuer, Professor, sollte man nicht in schlichter Prosa wiedergeben, sondern in epischen Versen. Hören Sie mal zu, Professor. Singe mir, Muse, die Taten des listenreichen Van Dusen. Zwei addiert er zu zwei und löst so alle Probleme. Eine Van Duseniade. Sehr schön, mein lieber Hedge. Dichten Sie weiter.